Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Muscheln liefern kostbare Rohstoffe für ebenso kostbaren Schmuck, Perlen und Perlmutt. Aber wie entstehen die faszinierend schillernden Perlen im Inneren der Muschel? Den ersten Rang unter allem nehmen die Perlen ein. Bei den Barbaren, die den Perlmuschelfang erfunden haben, heißen sie Margarita. Ihr Wert richtet sich nach ihrem Schimmer, der Größe, der Rundung, Glätte und Schwere. Ich habe die vor ein paar Jahren schon gekriegt von meiner Schwiegermutter. Und das war so eine Kette. Und ich wollte die jetzt länger haben, damit ich sie auch zweifach tragen kann. Deswegen wurde ein Verschluss hingemacht und neu geknüpft. Was ihren weißen Glanz angeht, gibt es große Unterschiede. Die im Roten Meer gefundenen schimmern heller. Die aus dem Indischen Ozean sind wie die Schuppenplättchen des Spiegelsteins. Sie übertreffen die anderen durch ihre Größe. Und das sind jetzt fast schwarze, also dunkelgrau. Ja, genau. Also ich wollte einfach mal eine andere Farbe. Und das haben wir jetzt auch etwas verlängert und mit Verschluss. Und jetzt trage ich sie dann hoffentlich noch öfter. Es ist der ganze Stolz unserer Damen, wenn sie sie am Finger haben. Und dazu noch je zwei oder drei an den Ohren. Es ist ein sehr flexibler Schmuck, der passt zu vielen, vielen Sachen. Ja, sie befestigen sie sogar an den Füßen. Und zwar nicht etwa nur an den Riemen, sondern überall am Schuh. Es reicht ihnen nicht, Perlen einfach nur zu tragen. Sie müssen auf die Einzigartigen treten und auf ihnen herumspazieren. Man hört die Missbilligung durch, wenn Plinius der Ältere in seiner Naturgeschichte, der Naturalis Historiae, von der unstillbaren Begierde der Römerinnen nach Perlen schreibt. Einige Seiten davor schildert er, wie diese Wunderwerke der Natur seiner Meinung nach entstehen. Die Perlmuscheln öffnen sich mit einer Art Gähnen, wenn die richtige Jahreszeit und Stunde gekommen ist, und werden dann, wie es heißt, vom Tau befruchtet und auf diese Weise schwanger. Die Frucht ist dann die Perle. Ihre Qualität hängt von der des Taus ab. Der Punkt ist, die Muschel scheidet immer Perlmutt ab. Also wenn sie normal lebt und wächst, produziert sie Perlmutt immer. Es gibt aber auch Perlmutt bei einzelnen Schneckenarten wie dem Seeohr und auch beim sogenannten Perlboot, dem Nautilus. Gerhard Hasbrunner, Leiter der Zoologischen Staatssammlung in München. Die chemische Zusammensetzung ist immer gleich. Es ist Calcit, also ein Calciumcarbonat letztendlich, kombiniert mit organischen Zwischenschichten. Also das Ganze ist kristallin. Das sind so sechseckige Tablets. Und das bedingt auch dann diese Lichtreflexion, dieser Perlmuttglanz oder Perlenglanz, der uns ja so gefällt. Wenn jetzt zwischen dem Mantel und der Schale gelegentlich ein Fremdkörper reinrutscht, das passiert auch natürlich, dann wird auch dieser Fremdkörper, so wie alles andere, mit Perlmutt umschlossen und das wird dann eben eine Perle. Die im seltenen Idealfall groß ist, rund und von schimmerndem Weiß. Seit Jahrtausenden sind derartige Perlen begehrte Kostbarkeiten, Symbol für Weiblichkeit, Schönheit und Reichtum. Die Perlen sind Vollkommenheit und das gehört zu drei großen Schätzen. Und deswegen Perlen haben dann besondere Bedeutung für die Chinesen oder Japaner. Auch im Buddhismus besitzen Perlen hohen symbolischen Wert, sagt Tiehua Tsai vom Institut für Sinologie der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie stehen für Vollendung und Ewigkeit. Eine Frau muss mindestens eine sehr, sehr schöne Perlenkette haben. Für zweimal, einmal dann für die Hochzeit und dann für die Todeszeremonie, für die Beerdigung. Neben ihrer Arbeit an der Universität besitzt Frau Tsai in der Münchner Innenstadt einen Laden für Perlenschmuck. Und hier sehen wir das Bild. Und das ist dann ein Klein. Das heißt eigentlich Pintada Chemnitzi. Das ist Babysmuscheln, die werden dann bis 2 Jahre alt. Und an der Wand hängt ein breiter Schaukasten mit Schalen der Muschel Pinctada chemnitzi in verschiedenen Entwicklungsstadien. Sie sind der Größe nach aufgereiht. Und normalerweise erntet man dann im Winter erst diese Perlen. Und dann bekommen die dann ganz schöne, schimmelnde Glanz. Bei entsprechender Impfung bringen Salzwassermuscheln, beliebt bei Perlenzüchtern sind verschiedene Arten der Gattung Pinctada, pro Exemplar 4 bis 5 Perlen hervor. Grundsätzlich gibt es bei der Impfung zwei Methoden. Entweder wird in das Tier ein kleines Perlmuttkügelchen eingepflanzt, zusammen mit einem oder mehreren Stückchen Mantelgewebe einer Spendermuschel, jenes Organs also, das sich direkt unter der Muschelschale befindet und sie hervorbringt. Bei der zweiten Methode, die bei Süßwasserperlen angewandt wird, verzichtet man auf das Kügelchen und implantiert lediglich das Gewebe. Die Empfängermuschel umschließt den Fremdkörper dann Schicht um Schicht mit Perlmutt. Nach 2 bis 3 Jahren kann die Perle geerntet werden. Bis Ende des 19. Jahrhunderts gab es ausschließlich natürlich entstandene Perlen. Bereits zu römischen Zeiten tauchten professionelle Perlenfischer im Persischen Golf und im Roten Meer nach diesen echten oder Orientperlen, wie man sie heute nennt. Der Perlenfang war in diesen Regionen schon damals ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, sagt Sabine von Poschinger, Sachverständige für historischen Schmuck. Es war eigentlich in Gesellschaften organisiert, es gab sozusagen die Perlenhändler und die haben dann die Perlentaucher beschäftigt und die Perlenhändler mussten ein Zehntel immer an die Herrscherhäuser abgeben und einen kleinen Teil haben dann bloß die Perlentaucher bekommen, die waren natürlich eigentlich immer die Ärmsten. Ein einfaches Leintuch als Bekleidung, eine Klammer auf der Nase, ein Netz um den Körper gebunden, ließen sich die Taucherinnen und Taucher bis zu 80 Mal am Tag an einem Seil hinunter auf den Meeresgrund und sammelten dort die Muscheln ein, die dann an der Wasseroberfläche durchsucht wurden. Noch bis in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts wurden Perlen fast ausschließlich auf diese Art gewonnen. Wichtige Handelsplätze für die kostbare Ware waren in der Antike Alexandria und Rom, später auch Konstantinopel, Venedig, Genua und Bombay. Ein Problem gab es dann auch, im Prinzip waren die Gründe ausgefischt, die Perlgründe am Persischen Golf. Und die haben sich dann eigentlich erst wieder im 12., 13. Jahrhundert erholt. Da haben natürlich dann die Araber und die Perser drauf zurückgegriffen. Und man weiß natürlich auch, dass die sich sehr gerne mit Perlschnüren geschmückt haben. Wir haben dann unterschiedliche Akoya-Perlen bei uns im Laden, je nachdem wie die Lüste aussehen. Also zum Beispiel das kostet 2.500 für einen Strang. Und ein bisschen kleinere, aber sie auch sehr schöne. Und fehlerfrei, dann 2.100. Und die anderen sind zum Beispiel, da gibt es auch andere Qualität, 45. Tausende von Perlen warten, als Einzelstücke oder in langen Strängen, im Laden von Tiehua Zai auf ihre Käufer. Süßwasser- und Salzwasserperlen, runde Perlen und längliche. Perlen in weiß, grau oder leicht rosa Farben. Tahiti-Perlen in dunklem Anthrazit und große Südseeperlen, deren Schimmer der Lüster in sanftem Gold erstrahlt. Es ist ein Sortiment, das noch vor 150 Jahren seine Besitzerin in die Riege der Multimillionäre befördert hätte. Doch heute sind die edlen Stücke, deren Gewicht in Karat angegeben wird, wie das von Diamanten, fast beliebig verfügbar. Zu verdanken ist das einem Verfahren, das unter anderem vom Japaner Kokichi Mikimoto mitentwickelt wurde. In Asien überzog man bereits vor mehr als 1000 Jahren kleine Buddhas aus Blei mit einer Perlmuttschicht, indem man sie vorsichtig in Perlmuscheln implantierte. Das Verfahren geriet in Vergessenheit, wurde jedoch Ende des 19. Jahrhunderts wiederentdeckt und weiterentwickelt. Mikimoto war dabei besonders erfolgreich. Er erhielt 1919 ein Patent auf seine Methode. Die etablierte Perlenzunft lief zwar Sturm gegen die, wie sie es nannte, Fälschungen. Doch vor Gericht bekam Mikimoto recht. Seine Perlen waren echt. Unter dem Namen Akoya oder Japanperlen eroberten sie in Windeseile den Markt. Endlich war der begehrte Schmuck auch für breite Schichten erschwinglich. Sabine von Poschinger? In Nachlässen, die mich ja hauptsächlich beschäftigen, spielen Perlen natürlich, speziell Zuchtperlen, eine große Rolle. Weil also sowohl in den 60er Jahren und in den 50er Jahren war ja die Akoya-Zuchtperlenkette war ja ein Muss. Und dann in den 70er Jahren kamen schon die Südseeperlen auf, dann speziell dann auch die Tahiti-Perlen. Und das kommt halt momentan alles auf den Markt. Bei derartigen Stücken ist es für die Expertin eindeutig, dass es sich um Zuchtperlen handelt. Anders ist das bei Schmuck aus der Zeit um 1900, als die Perlenzucht noch in ihren Anfängen steckte, aber bereits erste Exemplare auf den Markt kamen. Äußerlich nämlich sind sie nicht von natürlich gewachsenen zu unterscheiden. Wenn man denn das Glück hat, in die Bohrlöcher zu schauen, kann man es manchmal erkennen, aber muss man nicht. Also eine wirkliche Aussage kann man nur treffen, indem man es röntgt. Da sieht man normalerweise also den Kern, wenn es denn einen gibt. Oder beim Mantelepithel sieht man sozusagen wie ein Loch. Und drum sieht man in konzentrischen Kreisen die Perlmuttschicht aufgebaut. Das ist Zuchtperle. Und wenn kein Kern vorhanden ist, dann ist es eine echte. Hier ist die eine Pfälzerperle. Also die ist oben schwarz und unten weiß und ist anscheinend so bewachsen. Die Perlen hier stammen garantiert nicht aus der Zucht. Der Restaurator Jonas Jückstock führt durch die Schatzkammer der Münchner Residenz und zeigt in den Vitrinen immer wieder auf besondere Einzelstücke, wie etwa La Perle Palatine, die berühmte schwarz-weiße Perle des Pfälzer Kurfürsten. Mittelalterliche Kronen, russische Ikonen, Rosenkränze. Überall bleibt der Blick plötzlich an Perlen hängen. Ihr hervorgehobener Platz an den Schmuckstücken ist ein Zeichen für den gigantischen Wert, den sie einst darstellten. Sie finden sich auf den Zacken mittelalterlicher Kronen oder als eine Art Heiligenschein um das Ikonenantlitz einer Madonna. Perlen sind, ikonografisch, auch ein Bild der Liebe zu Christus, jener Perle, die heranwuchs im Schoße Marias. Und auch beim wohl berühmtesten Ausstellungsstück der Schatzkammer, dem glitzernden Ritterfigürchen des heiligen Georg, haben zwischen Gold, Silber und buntem Email Perlen ihren prominenten Platz. Und da sehen wir sein Helmzier zum Beispiel, eine Birnenperle und auch die des Pferdes und des Pferdeschwanzes. Also da sieht man schon in der Präsentation, haben jetzt hier die Perlen auch nochmal eine erhöhte Position. Also die nehmen eine besondere Spitze hier an. Die großen, länglichen Perlen leuchten in sanftem Schimmer. In der mittelalterlichen Krone, die angeblich einst Kaiser Heinrich II. Gehörte, fehlt den Perlen dieser Glanz. Der Lüster ist verschwunden. Sie ähneln altem Elfenbein. Bei einer zieht sich zudem von oben bis unten ein kleiner Riss. Perlen sind dann doch sehr empfindlich auch gegen Schlag oder Reibungen. Wenn man sie gerade als Kette trägt, dann empfiehlt sich das auch dazwischen eben. Knoten sind, dass sie nicht so sehr aneinander reiben. Perlen sind empfindlich. Und ihre Pflege ist für den Restaurator immer wieder eine Herausforderung. Wenn man sie reinigen möchte, reicht lauwarmes Wasser aus, vielleicht ein Schuss Alkohol dazu. Aber den Perlglanz, der eben über die Jahre verloren geht, den wieder herzustellen, das ist schwierig bis manchmal auch unmöglich. Ich habe da verschiedene Empfehlungen gefunden, ältere Empfehlungen. Dort wurde angeraten, das Hühnern zu füttern. Und die Perlen durchlaufen den Hühnerkörper und sind danach in besserem Glanz. Ich habe das nie ausprobiert, es wäre mal ein Versuch wert. Aber ansonsten halte ich mich tatsächlich an das lauwarme Wasser. Einige Räume weiter. Schmuck aus dem 19. Jahrhundert. Darunter eine lange Kette aus 90 Perlen. Die mittlere ist etwa so groß wie ein Cent. Die anderen werden zum Verschluss hin immer kleiner. Das Schmuckstück, das einst den Hals der bayerischen Königin zierte, wirkt unter all den anderen glitzernden Kostbarkeiten rundherum fast unscheinbar. Und doch ist es von ganz besonderem Wert. Denn die Perlen stammen aus bayerischen Flussmuscheln. Da trotz den bisher ergangenen nachdrücklichen Verboten, dem landesfürstlichen Regale zu größtem Schaden, die Perlen und Muscheln aus dem Perlbächen entwendet, dann in und außer Landes verführt, die unzeitigen Perlen aber an die Apotheker verkauft werden, so wird der heimliche Perlfang bei Leibes-, Lebens- und Henkerstrafe verboten. So heißt es in einem der zahlreichen Mandate, mit denen bayerische Herrscher, in diesem Fall Kurfürst Max Emanuel, versuchten, die heimischen Perlenbestände vor dem Zugriff ihrer Untertanen zu schützen. Perlen aus der Flussmuschel Margaritifera margaritifera sind in ihrer Größe und Regelmäßigkeit nicht vergleichbar mit jenen aus Salzwassermuscheln. Und doch gehörten sie einst zu den begehrten Schätzen des Landes. Heute, sagt Gerhard Hasbrunner, ist es damit vorbei. Es finden sich zwar noch einige Bestände in Oberfranken, im Bayerischen Wald und in der Oberpfalz, doch das endgültige Aus der bayerischen Flussperlmuschel ist bereits eingeläutet. Man muss dazu sagen, die können ganz locker 120, 150 Jahre alt werden. Das sind wirklich alte Tiere. Sie sind aber extrem empfindlich. Und zwar, die haben gleich mehrere Schwachstellen sozusagen. Und alle zusammen haben dazu geführt, dass die eben heute ganz selten geworden ist, beziehungsweise vor der Ausrottung steht. Es fängt damit an, die Larven der Muscheln, die leben parasitisch in den Kiemen von Fischen. Und die Flussperlmuschel braucht als Zwischenwirt die Bachforelle. So, jetzt haben wir in unseren Flüssen sehr häufig, in der ganz überwiegenden Zahl, haben wir die Bachforelle durch die amerikanische Regenbogenforelle ersetzt. Damit fehlt der Muschel aber der richtige Zwischenwirt. Mit der Regenbogenforelle funktioniert das nicht. Das ist der eine Punkt. Die fertige Muschel braucht ein ganz weiches, sauberes Wasser. Also auch die Gewässerverschmutzung, die in den 60er, 70er, 80er Jahren ganz massiv war, war der zweite große Hammer. Die Muscheln haben das einfach nicht vertragen. Und sind gestorben. Der dritte Punkt, der ist heute noch immer aktuell, die Jungmuschel, also knapp nach dem Larvenstadium, graben sich die im Schotterbett der Flüsse ein. Da sind sie gut geschützt, können sie auch von Enten oder sowas nicht erwischt werden, weil sie im Schotterbett leben, aber sie brauchen ein relativ lockeres Bett, dass der Sauerstoff dazukommt. Und wenn jetzt viel Erde ins Wasser kommt, dann verstopfen diese Lückenräume und die Muschel ersticken. Und jetzt die Landwirtschaft hat sich aber sehr nahe an die Gewässer herangeackert. Und das heißt, die Gefahr, dass im Sommer bei einem Sommergewitter da der halbe Hang in den Bach reingeht, ist enorm gestiegen durch diese Praxis. Ja, früher war es durchaus üblich, entlang der Gewässer war also ein Grünstreifen, Weiden, Pappeln, was immer, und erst mit einer gewissen Distanz kam dann das Feld. Das ist unproblematisch, weil selbst wenn es da ein Sommergewitter gegeben hat, war vielleicht noch die Wiesen verschlammt, aber nicht der Bach. Und das ist eben heute anders. Dieses Heranackern an die Gewässer war sozusagen der dritte Hammer. Und alles drei zusammen hat dazu geführt, dass diese Muschel heute praktisch an der Ausrottung steht. Also wir haben noch lebende Bestände, die sind aber überaltet, das sind also alles Greise eigentlich, die können nicht mehr reproduzieren. Auch die natürlichen Muschelbestände der Meere sind durch die wachsende Verschmutzung schwer beeinträchtigt. So stammen heute, sagt Frau Zey, rund 99% aller Perlen aus Zuchtbeständen, die ihrerseits wieder zahlreiche Umweltprobleme verursachen. Und der größte Teil dieser Zuchtperlen wiederum stammt mittlerweile aus Süßwassermuscheln, bei der sich eine Variante von Mikimotos Zuchtverfahren etabliert hat. Man verzichtet hier beim Implantieren auf das Perlmuttkügelchen und verwendet lediglich ein oder mehrere kleine Stückchen aus der Mantelhaut. Auf diese Art wachsen bis zu 50 Perlen pro Muschel heran. Allerdings gilt auch hier, wie generell, nur ein geringer Anteil der Ausbeute ist von so hoher Qualität, dass er unbearbeitet in den Handel kommt. Der Rest wird entweder anderweitig verwendet, etwa in pulverisierter Form in der Kosmetikindustrie, oder aber er wird verschönt. Einmal mit Bestrahlung und mit dieser Wasserstoffperoxid bleichen zuerst. Und danach viel, viel Phase der Verarbeitung dauert es dann. Damit die dann jetzt, wenn wir jetzt sehen, das ist sehr schöne Barockform. Perlmutt ist zwar schwer zu bearbeiten, aber es schimmert fast ebenso verführerisch wie Perlen. So wurde auch die innere Perlmuttschicht von Muscheln häufig weiterverarbeitet. Zu Schmuck- und Einlegearbeiten etwa, aber auch zu Löffeln, Haarspangen und Knöpfen. Für ihre Herstellung entstanden oft eigens kleine Manufakturen in der Nähe von Perlmuschelgewässern. Erst der Siegeszug des Plastiks im 20. Jahrhundert machte dem weitgehend ein Ende. Heute weiß man nicht mehr viel anzufangen mit den gigantischen Mengen an Muschelschalen, die in der Perlenzucht anfallen. Tiehua Zey? In China gab es dann ein Problem, dass man dann nicht mehr wusste, wo man dann die Muscheln, also die schon verwendet sind, wohin die dann wegschmeißen sollen und dann auch die Fleisch aus dem Austern. Meistens werden die natürlich verzehrt, aber die Muschelschalen, das ist ein großes Problem. Und deswegen haben die Chinesen gedacht, okay, jetzt müssen wir das Problem lösen und haben die dann angefangen, also Fabriken, die dann extra wirklich nur aus diesem Schalen noch schön Schmuck noch einmal erstellen. Darunter auch Perlenketten, die für den Laien nicht sofort von echten zu unterscheiden sind, hingegen nur einen Bruchteil davon kosten, jedenfalls hier im Laden. Nicht überall jedoch geht es in diesen Dingen reell zu, sagt Frau Zei, zu der immer wieder Kunden mit vermeintlichen Schnäppchen kommen. Das habe ich dann in einem schönen Perlenladen dann, also Kanada oder wo, gekauft und das ist schön, oder? Das kostet ja 2000 Euro. Leider muss man ja sagen, das ist Permut. Und das ist dann schade, ne? Also wirklich schade. Deswegen, wenn die Leute Zeit hätten, kommen sie einfach vorbei und wir können auch zeigen, wie man dann eigentlich die echte Perlen oder gefälschte Perlen unterscheiden kann. Und dann verrät sie den Kniff, für den man erfreulicherweise nichts anderes braucht als ein einigermaßen gutes Gehör. Einfach reiben, zwei Perlen zusammen. Sie hören, es gibt kaum Geräusch, weil es sehr glatt ist, Oberfläche. Und wenn Sie das, hören Sie, warum? Weil da gibt es eine Perlmutschicht. Wir nennen das Perlenpulver. Und das ist dann ein gutes Zeichen, wenn es Geräusch gibt. Das heißt, ah, ich habe eine echte Perlen gekauft. Super. Das war ein weiterer Radio Wissen Podcast. Carola Zinner beschäftigte sich mit einem tierischen Produkt, das die Menschen seit langem fasziniert, die Perlen und das Perlmutt der Muscheln. Es sprachen Irina Wanker und Carsten Fabian. Ton und Technik Jochen Fornell. Regie Kirsten Böttcher. Redaktion Bernhard Kastner.